Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über ein Instrument, das in Palästina eine ganz besondere Rolle spielt, die Oud. Sie ist nicht nur ein Teil der Musik, sondern auch ein Teil der Geschichte, der Ernährungen und der Hoffnung vieler Menschen. In den nächsten Minuten erzähle ich euch, warum die Oud ist so wichtig und ich teile eine wahre Geschichte, die zeigt, wie stark Musik sein kann. In vielen palästinensischen Häusern steht ein Oud an der Wand oder auf einem Tisch, gut geschützt und fast wie ein Schatz. Die warmen Töne der Oud erinnern an Familienabend, lange Gespräche und Momente, in denen Menschen zusammenkommen. Oft sagt man, die Oud spricht, wenn das Herz etwas sagen möchte. Auf Arabisch sagen wir, Al-Oud bihki lama al-Qalb bido yishrah shi. Für viele ist das Instrument ein Stück Heimat. Wenn jemand spielt, entsteht ein Gefühl von Ruhe, selbst wenn der Alltag voller Stress oder Sorgen ist. Die Oud verbindet Generationen, Großeltern, Eltern und Kinder hören die gleichen Melodien. Melodien, die seit Jahrhunderten gespielt werden. Eine bekannte wahre Geschichte kommt aus Jerusalem. Ein Musiker spielte jeden Abend auf seine Oud. Für ihn war sie nicht nur ein Instrument, sondern sein Begleiter, sein Trost und seine Art, der Welt zu erzählen, wie er sich fühlt. Eines Abends, während sein Viertel sehr unruhig wurde, musste seine Familie das Haus schnell verlassen. In der Eile blieb die Oud im Wohnzimmer zurück. Die ganze Nacht dachte der Musiker nur an eine: Hat die Oud überlebt? Am nächsten Morgen kehrte er zurück. Das Haus war beschädigt, Fenster waren kaputt, Möbel lagen auf dem Boden, Staub überall. Er suchte zwischen dem Chaos und dann sah er sie. Die Oud lag an derselben Stelle, ein wenig verstaubt, aber nicht kaputt. Er nahm sie in die Hände, spielte eine einzige Note und sie klang genauso warm wie früher. Für ihn war das ein Zeichen dafür, dass selbst in dunklen Zeiten etwas Schönes überleben kann. Und dass Musik stärker ist, als viele denken. Diese Geschichte zeigt, warum die Oud in Palästina so viel mehr ist als ein Instrument. Sie ist ein Symbol für Stärke, für Geduld und für Verbindungen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Viele Menschen sagen, dass die Musik ihnen hilft, weiterzumachen, selbst wenn das Leben schwierig ist. Die Oud erinnert daran, dass Kultur nicht verschwindet. Sie bleibt lebendig, solange es Menschen gibt, die spielen, zu hören und die Melodien weitergeben. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Die Ute erzählt Geschichten, Geschichten voller Gefühle, Wahrheit und Hoffnung. Und solange ihr Klang weiter lebt, lebt auch die Verbindung zu Palästina weiter. Bis zur nächsten Folge.